sage du nun an, was ich getan? Ach, Pan, wie hast du mich gestärkt? Dein Lied hat mir so wohl geklungen, dass ich es mir auf einmal gleich gemerkt. Nun geh ich hier im Grünen auf und nieder und lerne es den Bäumen wieder. Ihr Phoebus macht es gar so bunt. Allein dein allerliebster Mund sang leicht und ungezwungen.